Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still kräftig, 2-0 in der Complete Defense, brilliant stuff, all is got in for the goal of the season. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur Ausgabe des Wölferadios. Ja, die letzte Karte ist gespielt, so könnte man es auch bezeichnen. Klaus Allofs ist entlassen worden, Ende einer weiteren Ära in Wolfsburg. Rauft sich die Mannschaft jetzt zusammen? War es der letzte Punkt, wo man sagt, ja, setzen wir noch an? Wie reagiert der Trainer? Und kommt die Mannschaft da unten raus? Kann sie Abstiegskampf? Das ist die Frage, die ich unter anderem mit Kulttrainer Peter Neururer bespreche. Er hat ja schon viele Mannschaften trainiert, die dort unten drin gestanden haben. Zwei Spiele sind es noch bis Heiligabend sozusagen. Eins davon am kommenden Samstag gegen die Eintracht aus Frankfurt. Schwer zu knacken, schwer zu spielen. Wie die Eintracht drauf ist, was sie so stark macht und welche Rolle Niko Kovac und Freddy Bobic spielen, das habe ich besprochen mit Daniel Feller von RTL in Hessen und Experte für die Eintracht. Und natürlich gibt es noch die neuesten Infos zu Hashtag 20. Im Blickpunkt. Natürlich sind es persönlich sind es schwierige Momente, aber es geht darum, dass der VfL einfach dort wieder hinkommt, wo er als Club, aber auch mit seinen Fans einfach hingehört. Und das ist nach oben. Großer Dank eben auch an die Wolfsburger, dass es diejenigen, die sagen, man kann sich hier nicht wohlfühlen, die kann ich nicht so richtig verstehen. Ich habe mich vom ersten Tag an hier wohlgefühlt. Ja, danke Klaus Allofs für seine Arbeit in Wolfsburg. Das hatte nochmal Stil, fand ich, zum Schluss. Man kann sich ungefähr vorstellen, wenn man so ein bisschen mal in so einer Situation war, was das für Überwindung oder auch Stärke kostet, sich da nochmal hinzustellen, nochmal durchaus solche Worte zu finden. Man hätte das auch alles gar nicht machen müssen, aber sich dann nochmal sozusagen, wie eben gehört, mit einem Interview zu verabschieden, das dann auch über die sozialen Netzwerke sehr geteilt worden ist. Da ziehe ich den Hut vor, das hat was mit Stil zu tun und das kann ich an dieser Stelle nur gut heißen. Ein persönliches Wort vielleicht noch dazu. Mir tut das leid, die Entwicklung, die das Ganze genommen hat. Zum Schluss war es wahrscheinlich unvermeidlich. Die Ergebnisse haben nicht gestimmt und das ist ja dann auch der Weg des Profifußballs, dass dann die Verantwortlichen dann tatsächlich auch irgendwann zur Rechenschaft gezogen worden sind. Ich will mir auch jetzt gar kein Urteil anmaßen, ob das zu früh, zu spät oder überhaupt nicht richtig war. Es geht letztendlich darum, und das hat Klaus Allofs ja gerade gesagt, was für den VfL wichtig ist. Und da sollten wir uns alle sozusagen auch hinter nochmal versammeln, hinter diesem Wort und sagen, jawohl, es geht jetzt nur noch darum, die Maßnahmen zu treffen, die für den Verein sinnvoll sind. Persönlich kann ich sagen, immer wenn Klaus Allofs und ich uns mal über den Weg gelaufen sind, das war immer geprägt von Höflichkeit, von Freundlichkeit, von Wertschätzung von seiner Seite aus. Das war im Umgang immer sehr, sehr angenehm, fand ich. Und das gilt es auch an dieser Stelle mal zu honorieren. Ich empfand das jedenfalls immer nicht als selbstverständlich. Gut, zum Schluss scheint das Verhältnis, insbesondere auch zur Mannschaft, nicht das Beste gewesen zu sein. Die Sportbild schreibt da ja auch in der aktuellen Ausgabe was drüber, das sei sehr zerrüttet gewesen und man habe da sozusagen keinen Draht mehr gehabt. Ja, das sind natürlich alles auch interne Abläufe, wo wir als Fans nicht so den Einblick haben. Das mag auch so sein, dass dem so ist und dass es natürlich im täglichen Umgang immer auch Reibungsverluste gibt. Ich persönlich kann halt, wie gesagt, sagen, immer wenn wir uns über den Weg gelaufen sind, dann war das alles in Ordnung und dann war das höflich und anständig, wie sich das auch letztendlich gehört. Und ohne Klaus Allofs, das an dieser Stelle auch nochmal betont, wären die großen Erfolge, die man gefeiert hat in den letzten 2 Jahren, auch nicht möglich gewesen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, seit dem Pokalsieg ging es dann danach durchaus stetig bergab und das ist dann letztendlich das Resultat, dass man sich dann auch mal trennt und ja, so ist dann das Geschäft, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen schade ist. Und jetzt wünsche ich Olaf Rebbe vor allen Dingen auch eine glückliche Hand, der ja auch erstmal dann auch die Managementgeschicke übernehmen soll und auch den Kaderumbau vorantreiben soll. Das scheint ja durchaus nötig und angesagt jetzt. Und da bin ich mal gespannt, wie Olaf Rebbe und auch in Kombination mit Wolfgang Hotze und Thomas Röttgermann als Geschäftsführer dann den Umbau beim VfL und auch die Neuausrichtung letztendlich dann bewältigt. Dazu, sage ich mal aus Eigennutz auch, eine glückliche Hand, weil wir wollen ja alle dasselbe, nämlich weiterhin in der ersten Liga spielen. Positiv zu verzeichnen diese Woche war, dass die Wölfe den ersten Wintertransfer sozusagen unter Dach und Fach gebracht haben. Ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus. Richie Basur, würde ich jetzt mal sagen, Holländer. Wenn man so von der Frank de Boer Schreibweise ausgeht, dann könnte er Basur heißen. Ich bin da aber noch nicht so ganz fit, ehrlich gesagt, was die Aussprache angeht. Wird er uns sicherlich dann verraten. 12 Millionen soll er gekostet haben und 4,5 Jahre kommt er von Ajax Amsterdam. Ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Vielleicht tatsächlich dann auch die Möglichkeit einer holländischen Achse für die Zukunft zusammen mit Jeffrey Brumer, denn der Richie Basur hat schon für Holland gespielt in der Nationalmannschaft, 6-mal ist er aufgelaufen, gilt als ganz, ganz großes Talent, 20 Jahre alt, hat in Utrecht unter, da haben wir nämlich Frank de Boer als Trainer, das Startelfdebüt gegeben und ist dann auch in Eindhoven gewesen und dann zum Schluss Ajax und jetzt dann in Wolfsburg. Herzlich willkommen und ich hoffe, dass du uns weiterhelfen kannst, dass wir die Klasse halten. Ich bin auch mal gespannt, ob das ein Vorgriff war auf ja die sozusagen Spieler, die uns dann verlassen werden. Defensives Mittelfeld, da fällt einem natürlich zuerst Luis Gustavo ein. Ob das so kommt, werden dann die nächsten Wochen zeigen. Die Frage für mich wird sein, wie schnell kommt die Mannschaft zur Ruhe, kann sich wieder auf das konzentrieren, was wesentlich ist. Nach dem ja, Last-Minute-K.O. gegen Hertha, nach der Klatsche in München, die ja nun auch ja, wieder mal kämpferisch, spielerisch alles ja, offen gelassen hat, was man so sich erwünscht hat. Dazu angeschlagene Spieler, Marcel Schäfer fällt aus für den Rest der Hinrunde. Gute Besserung an dieser Stelle. Richie Rodriguez angeschlagen, Kuba angeschlagen. Das sind alles so Sachen, die natürlich jetzt nicht dazu beitragen, da möglichst Ruhe reinzubringen. Dann die Geschichte mit Klaus Allofs und der Entlassung. Das sind so Dinge, da weiß ich nicht, ob die Mannschaft in der Lage ist, sich so zu fokussieren und dann auch ja zum Beispiel in dem Trainingslager, was ja zunächst anberaumt war, dann die Ruhe findet und die Konzentration findet, um dann auf die Eintracht aus Frankfurt entsprechend vorbereitet zu sein. Vorbereitet sein sollten auf alle Fälle wir Fans, insbesondere darauf auch die Mannschaft weiterhin zu unterstützen. Da habe ich ja auch durchaus im Wolfsblock die eine oder andere Diskussion geführt diese Woche, weil dann doch einige gesagt haben, ja, ich sehe aber gar nicht ein, mehr zu unterstützen und wenn ich pfeifen will, dann pfeife ich auch. Ja, das ist euer gutes Recht, Leute, sage ich ganz ehrlich. Das könnt ihr so tun. Ich denke nach wie vor nicht, dass da irgendwas von besser wird. Und der Frust sitzt tief, auch das kann ich nachvollziehen. Aber wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, die Klasse zu halten, dann ja, werden wir wohl nicht anders können, als weiter unser Bestes zu geben im Stadion. Und wenn ich dann gelesen habe von wegen, ja, hat er eh keinen Einfluss, die Millionäre da unten oder die Spieler da unten, die interessiert das einen Feuchten, wie die Fans da auf der Tribüne unterwegs sind. Nein, das stimmt nicht. Und das kann ich an dieser Stelle auch nochmal belegen mit einem O-Ton. Ganz davon abgesehen, dass das Blödsinn ist, wenn man sich mit ehemaligen und aktiven Spielern unterhält oder auch mit Sportpsychologen, die sagen, natürlich hat das einen Einfluss, ob da angefeuert und unterstützt wird oder gepfiffen wird, was das Zeug hält. Da muss man nicht lange drüber nachdenken, aus meiner Sicht. Aber dass es die Mannschaft beschäftigt, was von außen an Einflüssen reingetragen wird, da möchte ich gerne nochmal den O-Ton von Paolo Seguin nach dem Spiel gegen Hertha, als er mit der gelb-roten Karte runtergegangen ist, als Torschütze, der hat nämlich dann nach dem Spiel das gesagt. Es ist einfach ein Kopfproblem, ein riesen Kopfproblem, was wir haben, überhaupt kein Selbstvertrauen und da nehme ich mich nicht außen vor, da gehöre ich mit dazu, auch mit Ball, dass das von außen, ich bin ein junger Spieler, klar, aber es ist halt nicht ganz einfach. Und es ist wieder schade, dass das hier ein Podcast ist und man die Bilder dazu nicht sehen kann. Wer mag, kann sich das auf der Wölfer-TV-Seite nochmal anschauen beim VfL. Dieser verzweifelte Blick, dieses Was sage ich in dem Moment, weil diese Einflüsse von außen natürlich in die Richtung gehen, ich möchte jetzt mich auch nicht mit den Fans in irgendeiner Form anlegen. Und da kommt es dann auch drauf an, mal so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen und genau hinzuhören. Und da sieht man, wie ein junger Spieler sozusagen nach Unterstützung lechzt, die wir ihm von der Tribüne auch ausgeben müssen, damit er die Selbstsicherheit bekommt und auch das Kopfproblem, was er angesprochen hat, dass dieses Kopfproblem auch gelöst wird oder beziehungsweise nicht noch schlimmer wird. Also nochmal die Bitte, möglichst deutlich zu unterstützen am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Was natürlich schade ist und was wieder so ein bisschen untergegangen ist, ähnlich wie neulich mal mit Hendrik Hansen, ist das Bundesliga-Debüt von Justin Möbius. Ja, er hat ja dann im Mittelfeld gespielt, das kam rein für den verletzten Marcel Schäfer. Und ja, war jetzt nicht der Schlechteste auf dem Platz, muss ich sagen. Ist natürlich alles andere als dankbar für so einen jungen Spieler, da reinzukommen. Aber letztendlich ist es vielleicht auch der Weg, den wir alle auch gehen können und gehen wollen mit jungen Nachwuchsspielern, die hungrig sind. Aber die brauchen halt noch mehr unser Verständnis und noch mehr unsere Unterstützung. Und insofern sage ich erstmal Glückwunsch, Justin, zum Debüt. Hast du dir wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Aber die Bayern sind aber ja auch kein dankbarer Gegner sozusagen. Und ja, alles Gute für die Zukunft. Und hoffentlich machst du noch ein paar Spiele für uns, dass wir ja wieder zusammen auf Spur kommen oder in die Spur kommen. Denn dann macht es uns allen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Spaß. Und die gesamte Situation, die Gefahr des drohenden Abstieges, wie verhält man sich da, was muss man tun, was muss eine Mannschaft auch tun und was müssen die Verantwortlichen tun, das habe ich besprochen mit meinem ersten Gast. Der Libero. Ja, für uns Wolfsburger ist die Situation eher ungewohnt, würde ich sagen. Deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, der sich sehr gut in solchen Situationen auskennt und sie auch mehrfach schon erfolgreich überwunden hat. Und das ist kein geringerer als Kulttrainer und der ausgewiesene Fußballexperte Peter Neururer. Hallo. Ja, hallo, der Wolfsburg. Ja, Klaus Allofs ist weg, der neue Trainer, auch alles andere als sattelfest. In der Winterpause sollen Spieler abgegeben werden. Das sieht alles etwas chaotisch aus momentan in Wolfsburg und trägt wahrscheinlich nicht dazu bei, ja irgendwie doch noch die Klasse zu halten. Oder sehen Sie da noch eine Chance? Ja, die Formulierung doch noch ist sehr, sehr unglücklich, weil es die Situation noch dramatischer beschreibt, als sie ohnehin ist. Diese Mannschaft hat man andere Ziele als die Liga zu halten. Und diese Mannschaft, dieser Kader ist in eine Situation reingeraten, der man sich erstmal bewusst werden muss, wie gefährlich es sein kann oder werden kann. Ziele, die man hatte, die kann man nicht mehr erreichen. Ist klar, der Trainer ist schon einmal gewechselt, hat schon einmal gewechselt. Ob Valerie derjenige ist, der jetzt bis zum Ende weiterarbeiten kann und darf, das kann ich nicht beurteilen, das Außenstehende, aber der Vorwurf Wolfsburg ist in einer Situation, die mehr als ja, fußballerisch dramatisch dargestellt werden kann. Man ist ja auf dem Augenblick nicht nur meilenweit von den eigenen Zielen entfernt, sondern man läuft Gefahr, wenn es so weiter, wenn man so weiter laufen lässt, dass dann plötzlich in einer Situation ist, von der man nicht mehr rauskommt. Man ist nicht auf Abschiedskampf eingestellt, aber man muss den selbigen sofort annehmen, ansonsten kann es ganz, ganz schnell problematisch werden. Woran ist denn Klaus Allofs dann trotz aller Erfolge letztendlich doch gescheitert in Wolfsburg? Ich glaube nicht, dass Klaus Allofs in Wolfsburg gescheitert ist, er hat ja Großartiges mit Wolfsburg geleistet. Er ist jetzt in der Situation, der ein Krisenmanagement gebracht ist, vielleicht nicht immer derjenige gewesen, der sich glücklich da aus den ausgedrückt hat. Es geht um Jule Draxler, um den Weiterverkauf oder das Bleiben von Jule Draxler oder noch möglicherweise wiederum abgeben. Es geht darum, dass mit Hacking ein sehr erfolgreicher Trainer, warum auch immer, gegangen ist und Klaus Allofs Valerie Ismael eingestellt hat, beziehungsweise die Chance gegeben hat, was durchaus richtig war. Aber letztendlich dadurch eine große Wende auch nicht entstanden. Sie haben Julian Draxler angesprochen. Er wird ja bei den Fans sehr, sehr kritisch gesehen in Wolfsburg. Ist ja auch ausgepfiffen worden beim vergangenen Heimspiel. So wie Sie ihn kennengelernt haben, ist er tatsächlich der abgezockte Vollprofi, wie man das so wahrnimmt? Oder ist er falsch beraten? Oder wo liegen die Gründe auch dann letztendlich für die negative Entwicklung, die er in Wolfsburg genommen hat? Also Julian Draxler kenne ich persönlich. Und kenne ich durch ihn, sondern auch sein Umfeld, sein näheres Umfeld, bis hin zu seinen Eltern. Er hat mehr als anständiger Kerl, wenn man es überhaupt sagen kann. Er ist ein Profi durch und durch. Er ist ein überragend talentierter Fußballer, ein sehr intelligenter Mensch, der eigentlich grundsätzlich zu dem steht, was er sagt. Genau. Das durchzieht. Was da gelaufen ist, ob er falsch beraten ist, denn eins steht fest, diese Darstellung nach außen ist eine einzige Katastrophe. Für Jule selber, aber eben auch für die Mitarbeiter, beziehungsweise für den VfL Wolfsburg. Er ist von Schalke 04 gekommen und hatte große, große Ansprüche, nicht nur an sich selber, sondern eben auch an den Verein. Aber er ist ein Bestandteil einer Mannschaft, die gemeinschaftlich ein Ziel sich erreicht hat. Und daher sollte man sagen, vielleicht vom politisch her nach außen sich anders verkaufen und sagen, so, jetzt muss ich zusehen, dass ich mit all meiner Kraft versuche, den VfL Wolfsburg wieder in die richtige Bahn zu bringen. Was allerdings an Absprachen gelaufen ist, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, das weiß ich definitiv, dass Jule Draxler ein Vorzeigeprofi ist und ein unglaublich sympathischer junger Mensch. Sie haben ja in der Vergangenheit auch Mannschaften trainiert, die in einer ähnlich prekären Lage gesteckt haben wie jetzt der VfL. Lassen Sie uns doch mal teilhaben in das Stimmungsbild bei so einer Mannschaft. Was passiert da in einer Kabine? Wird da ständig drüber gesprochen, über die schlechte Situation? Wird das totgeschwiegen? Ist das wie so ein Damoklesschwert, was über allem schwebt? Lassen Sie uns mal teilhaben, wie da so die Stimmungslage ist in so einer Situation. Das entwickelt sich. Der VfL Wolfsburg ist eine Situation gerade, in der kein einziger der Spieler und auch keiner aus dem Umfeld gerechnet hat. Jetzt ist man drin und jetzt steht man fest, am Anfang, die Phase 1 ist, niemand redet nicht, oder? Denn man ist ja stark genug, man ist eigentlich viel zu stark dafür. Nein, man ist aber stark genug, um möglicherweise noch Ziele zu erreichen wie die Champions League oder mindestens die Europa League. Dann kommt die nächste Phase, in der man dann feststellt, Moment mal eben, diese Ziele erreichen wir nicht mehr. Aber eigentlich sind wir immer noch zu gut, um letztendlich ja, abzusteigen, beziehungsweise zu gut, um uns da unten heraus nicht allein befreien zu können. Dann gibt es dann immer wieder Spieler mit internationalen Ansprüchen, die dann zur nächsten Phase sich nicht zu den Vereinen bekennen und dann möglicherweise in der Winterpause den Verein verlassen wollen. Diese Möglichkeit besteht aber nur dann, wenn der Verein da mitspielt. Man muss so schnell wie möglich ein Bewusstsein erzeugen, dass jeder, der da im Augenblick aktiv ist, jeder Spieler, jeder Trainer, jeder Mitarbeiter, an der Gesamtsituation im Augenblick mitverantwortlich ist. Dass man da nur gemeinschaftlich rauskommt. Und zwar dann nur, wenn man sich bewusst ist, wie man da reingeraten ist, warum man da reingeraten ist. Die Fragen können eigentlich nur Trainer beurteilen und Manager beurteilen, die diese Lage schon öfter mal erlebt haben und die mit bitterer Erfahrung damit bringen. Wo setzt man denn da als Trainer an, wenn Sie zu so einer Mannschaft dazugestoßen sind? Was haben Sie denn gemacht? Ist das dann das berühmte Einzelgespräch, was man dann führt, oder was gibt es da für Möglichkeiten? Hört sich immer sehr, sehr gut an. Ja, man hat viele Einzelgespräche geführt und am Wochenende haben wir dann den Schalter umgelegt. Und ansonsten dürfen wir nicht zufrieden sein, mit dem man was gerade erreicht hat, sondern wir müssen hart daran achten, dass wir da unten rauskommen. Das sind die üblichen Sprüche, die kann man sich an die Glatze hauen, die bringen dich gar nicht weiter. Es geht einzig und allein nur darum, jedem Einzelnen klar zu machen, wie man da reingeraten ist und jedem klar zu machen, auf welche einfache Art und Weise es eigentlich für eine Mannschaft mit einer Qualitätsniveau so ist, da wieder rauszukommen. Dafür muss man einfache Aufgaben stellen, hinter der sich kein Spieler verstecken kann, sondern die für jeden Spieler bewerkstelligt werden können und einfach zu lösen sind. Dann kommt die gesamte Qualität dieses Kaders auf den Rundfunk wieder zum Tragen und dann wird man innerhalb von kürzester Zeit mit uns nichts mehr zu tun haben. Aber jetzt kommt der große Aber. Ein Fußballläufer wird es nicht. Und in diesem Jahr sollte man sich ganz, ganz schnell von Zielen verabschieden, die da bedeuten, möglicherweise noch abzurücken an irgendwelche internationalen Plätze. Es geht nur noch um das Überleben in der Liga. Valerien Ismael hat gesagt, wir haben eine Ergebniskrise und eigentlich ist die Qualität im Kader gut. Es kommt an so ein Spiel wie gegen Bayern München daher, da kriegt man 5-0 auf die Hose. Und so die richtigen Grundtugenden haben nicht gestimmt, aber auch so das Grundsätzliche in eine Partie zu gehen mit der taktischen Einstellung, aber auch vom System her ein 3-5-2, wo ja Bayern bekanntermaßen gerade für über außen sehr, sehr stark ist. Da kann man doch sagen, dass schon vor Anpfiff sozusagen die Weichen nicht in die richtige Richtung gestellt werden. Also man muss erstmal differenzieren zwischen Taktik und System. Ja, und wenn Sie mit 3-5-2 spielen, hat das was mit System zu tun, aber nicht mit der taktischen Ausrichtung. Taktische Ausrichtung, die habe ich allerdings beim Spiel gar nicht gesehen. Denn ich habe keine Mannschaft gesehen, die sich gegen irgendwas gewehrt hat. Man war hoffnungslos unterlegt. Der eine oder andere, nehmen wir zum Beispiel Thomas. Thomas, der sich sehr, sehr gut bewegt hat, alles versucht hat, ist hängen gelassen worden. Der ist überhaupt nicht an den Ball gekommen. Hat gar keine Möglichkeit, zu Torgefahr zu kommen. Und so weiter und so weiter. Leider hatten wir Benaglio, der chancenlos war und schuldlos war. Leider hatten wir im Prinzip die mitgereiste Fans. Denn das, was da die Mannschaft abgeliefert hat, was komplett abgeliefert hat, das hat mit Abschiedskampf gar nichts zu tun. Das hat auch nichts mit taktischen Ausrichtungen zu tun und mit dem System zu tun. Den Trainer kann man da einen Wesensvorwurf machen, denn er ist in der Situation, in der das Spiel angepfiffen ist, der einsamste Mensch. Und er hat im Spiel selber nur noch die Möglichkeit auszuwechseln. Aber an der Einstellung der Spieler kann er gar nichts verändern. Das muss man im Vorfeld eines Spieles machen. Jetzt hat Mario Gomez auch gesagt, dass es sich so ja um eine Kopfgeschichte letztendlich auch handelt. Müsste man dann nicht auch noch sozusagen einen Experten, einen Psychologen, jemand, der psychologisch dann nochmal eingreift, mit hinzuziehen in so einer Situation? Ich hoffe mal, dass der Trainer oder der Sportdirektor, der neue kommt, der Experten in der Beziehung sind. Da braucht man keinen Psychologen mehr. Ein Psychologe in der Situation ist eine ganz, ganz gefährliche Installation, denn er wäre ja der Krisenmanager. Psychologen sollte man begleiten, immer mitnehmen, aber niemals als Krisenmanager und als Lösungsfinder betrachten. Dann hat man ein großes Problem mit, Spieler im Tor sind, dann sehe ich die Spieler schon ein Alibi haben. Jetzt gehst du daran, die Qualität der Spieler rauszukitzeln, die Qualität, die zweifelsfrei da sind, darin und die ganze Sache umzuswitchen, dahin geht, dass man den Jungs bewusst macht, dass man nur gemeinschaftlich rauskommt, jeder eigene Interesse beiseite zu schieben und jeder sich zu 500% für den Verein einzubringen. 500% geht nicht, das weiß ich auch, ich meine damit nur 5-mal in allen Bereichen, ob es Privatbereich ist, das meine ich mit 100%, ob es die Trainingsbereitschaft ist, das meine ich mit 100%. Die Bereitschaft dieser Öffentlichkeit, sich zurückzunehmen und alles mit dem Verein zu tun, das ist das Dritte. Das Vierte ist dann die Einstellung zu der Situation im Umfeld selber, in Bezug auf den Verein, in Bezug auf die Fans. Und das Fünfte ist entscheidend, das alles mitzunehmen und das ist das 100%, das im Spiel auch zu zeigen und nicht nur die Trainingseinheit und den Außendarsteller. Die Frage muss ich natürlich stellen, würden Sie sich denn in der gegenwärtigen Situation zutrauen, den VfL zu trainieren? Warum nicht? Habe ich schon schwierige Sachen überlebt. Was muss denn jetzt in Wolfsburg konkret passieren, um das Schlimmste noch abzuwenden? Ja, man muss A, wenn es der richtige Mann ist, was nur Mitarbeiter in Wolfsburg entscheiden können, sich zu 100% zu diesem Trainer stellen. Ansonsten kriege ich ein Problem mit der Mannschaft, da derjenige, der immer auf ihm spielt, mit Sicherheit nicht zufrieden ist und in einer Phase, in der VfL im Augenblick ist, der passt Unzufriedenheit nicht aufkommt, nur Unzufriedenheit mit dem Status quo, den sie sich selber erspielt haben, aber nicht im internen Bereich, im Zusammenarbeitsbereich. So, darüber hinaus muss so schnell wie möglich ein Sportdirektor gefunden haben, der Überblick über die ganze Szenerie hat, der Sach- und Fachkenntnis hat und der vor allen Dingen von Persönlichkeitsstrukturen her imstande ist, das ganze Ding entweder im Falle, dass der Trainer nicht der Richtige sein soll, so wie die Valerie Ismail, einen anderen Trainer verpflichtet, von dem er dann weiß, dass er die Qualitäten mitbringt, die man da braucht. Also derjenige, der jetzt gefragt ist, der da kommt, sollte schon, ja, neben Bayern noch ein klein wenig Krisenmanager sein. Letzte Frage, wenn Sie sich die Situation im Fußball gesamt mal betrachten. Ist ja momentan sehr, sehr viel im Gespräch, die Steuergeschichten, Football Leagues, Korruption bei der FIFA, horrende Ablösesummen, TV-Fernsehgelder. Wie bewerten Sie die Entwicklung des Fußballs insgesamt momentan? Global gesagt, grauenhaft, schlimm und leider für die gesamte ideologische Entwicklung perspektivlos. Es werden Gelder auf den Markt gebracht, die für den normalen Menschen, auch für den besser verdienenden Menschen nicht mehr nachvollziehbar sind. Es werden Kulte aufgebaut, die keine sind. Es wird eine Scheißwelt aufpoliert, teilweise aufpoliert, die keine Relation mehr zur Realität hat. Und so bleiben wir und je mehr wir uns von unseren Fans und unserer fußballischen Ideologie entfernen, ja, und nur noch auf diesen Show-Effekt unterwegs sind, so mehr machen wir einfach auf die normale Entwicklung des Fußballs kaputt. Da sind wir auf einem, ja, nicht gerade guten Weg. Klare Worte, wie man ihn kennt, das war Peter Neururer, Kulttrainer und natürlich Fußballexperte, kennt glaube ich jeder Fußballfan in Deutschland. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Alles klar, besten Dank auch. Ciao, ciao. Jo, und ihr habt es gemerkt, den guten Peter habe ich im Auto erwischt gehabt, deswegen bitte ich die manchmal nicht so gute Tonqualität zu entschuldigen. Ich habe da wirklich alles gegeben. Kurzpassspiel. Ja, und auch beim HSV hat es ja ein Managerbeben gegeben, wie es so schön in der Boulevardpresse immer betitelt wird. Heribert Bruchhagen, mein alter Kumpel Heribert. Mein Gott, wie habe ich den vermisst. Ja, er ist wieder da und soll jetzt da die Hamburger aus dem Dreck ziehen sozusagen. Und viele sind sehr, sehr gespannt, wie er mit Top-Investor, Top-Hamburg-Investor Michael Kühne klarkommt. Die beiden alten Platzhirsche, mal gucken, ob das gut gehen kann. Und Wölferadio legt ganz exklusiv das erste Gespräch der beiden vor. Sollen wir nun gehen oder bleiben? Warum soll ich es anders machen als jede andere Woche auch? Ich habe für die Eintrittskarten gutes Geld bezahlt und das werde ich auch absitzen, jawohl. Die Karten kosten aber nicht so. Naja. Aber ich sag dir schon, das ist überbezahlt. Jawohl, jawohl, jawohl. Für Schlagzeilen gesorgt hat auch der Unterhosenjubel von Stefan Kießling aus Leverkusen. Hat da mal eben kurz seine Buchse gezeigt. Das gleiche wollte eigentlich Max Kruse machen nach seinem Treffer gegen Hertha BSC. Er hat's dann gelassen, denn, ja, hat er eh schon jeder gesehen. Beim BVB hat mal wieder jemand Probleme mit den Verkehrsbehörden. Roman Weidenfeller ist verurteilt worden, nämlich zu Lappen weg. Ah, muss man nicht so eng sehen, finde ich, weil er ist ja nur 171 gefahren, da wo 100 erlaubt ist. Ja, das hat ihn 600 Euro müdes Lächeln wahrscheinlich gekostet. Aber das Fahrverbot, das tut weh. Ich glaube aber, die größte Demütigung ist es, wenn Marco Reus nach dem Training fragt, möchtest du mitfahren? Kombinationsspiel. Und das spiele ich heute mit Daniel Feller. Er ist TV-Journalist bei RTL in Hessen und Experte für die Eintracht aus Frankfurt. Hallo Daniel. Hi, hallo Lars. Letzte Saison seid ihr noch in der Relegation rumgekrebst. Diese Saison läuft's besser. Hat's dich selber so ein bisschen überrascht, wie die Eintracht unterwegs ist diese Saison? Ja, also klar, wenn man jetzt einfach nur den Tabellenplatz anschaut, wäre man schon überrascht. Es ist halt schon eine Zickzack-Kurve, muss man ehrlicherweise sagen, aber wenn man die Eintracht von Anfang an beobachtet hat und natürlich auch ein bisschen ja, die Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen zurückgeschraubt hat, auch gerade nach der vergangenen Saison, es war schon irgendwie für mich jetzt als Fan und auch der so ein bisschen auf die Mannschaft guckt, ein bisschen absehbar, dass es im Zweifel nicht mehr so endet wie in der vergangenen Saison. Also das war schon, es war jetzt nicht absehbar, dass man so weit oben steht, das ist einfach gut gelaufen, aber dass man da unten rumkrebst, wie die Kollegen vielleicht jetzt aus Darmstadt oder so, das war mir schon irgendwie, da war ich guter Dinge. Welchen Anteil hat denn der Niko Kovac? Wird er viel gelobt momentan? Vertrag ist verlängert worden. Ist er wirklich so gut? Macht er so viel richtig? Oder ist das wieder so eine temporäre Erscheinung, wie es ja in Frankfurt häufiger der Fall war in den letzten Jahren? Ja, das ist die Hoffnung, ne? dass es länger anhält. Er ist jetzt zur Eintracht gekommen, hat die Eintracht auch in die Relegation gerettet und hat dann, wie man jetzt ja sieht, ziemlich viel richtig gemacht. Auch im Zusammenspiel natürlich mit Freddy Bobic, der auch gekommen ist, die beide jetzt ja absehbar länger bleiben, beide den Vertrag verlängert. Ich glaube, die beiden funktionieren ganz gut. Niko Kovac an sich, konnte ich gar nicht so wirklich einschätzen. Also er hat es halt hinbekommen, dass die Spieler mehr Gas geben, mehr Druck machen, schneller beim Gegenspieler sind. Selbst dann Alex Meyer, der jetzt mehr Druck macht, ein bisschen mehr nach hinten arbeitet. Ich glaube, der hat einen ganz guten Einfluss auf die Mannschaft. Und ja, er ist aggressiv und das kann er so ganz gut auf die Spieler übertragen, meines Erachtens. Ein anderer, der ja auch die Geschicke bei euch führt, ist Freddy Bobic. Da haben ja nicht alle gejubelt in Frankfurt, als er verpflichtet wurde sozusagen. Da hat so ein leichter Wandel stattgefunden. Wie beurteilst du das? Was ist da passiert? Ja, also dass alle nicht begeistert waren, klar, in Stuttgart, da wurden ihm ja ein paar Transfers zum Verhängnis, dass man sagte, sehr unglücklich, ich hoffe, das passiert in Frankfurt nicht. Ich glaube, es war oder ist jetzt auch eine neue Zeit, nachdem Bruchhagen weg ist und jetzt wirklich zwei junge Köpfe, die auch in die gleiche Richtung gehen, die vorausschauend arbeiten, die auch echt Visionen haben und die sich nicht damit zufrieden geben, dass vielleicht die Eintracht im guten Mittelfeld mittelfristig in der Bundesliga ist. Ja, die haben Visionen, die beiden, und vielleicht findet da auch gerade ein bisschen Wandel statt, dass, klar, 90er Jahre, da gab es mal drei, vier Saisons hintereinander, da war mal Dritter, Vierter, Zweiter, und wieso ist es heute nicht denkbar? Und ich glaube, die beiden funktionieren so gut und da ist es einfach vielleicht eine andere Denkweise mittlerweile auch bei einigen, bei dem einen oder anderen. Wenn in der Vergangenheit von Frankfurter Schlüsselspielern die Rede war, dann kam man zwangsläufig auf Alex Meyer. Wenn der Meyer nicht trifft oder verletzt ausgefallen ist, dann war auch ein bisschen Essig bei der Eintracht. Das hat sich so ein bisschen gewandelt oder täuscht die Wahrnehmung. Das wird so ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt jetzt, oder? Ja, das ist ja auch mal ganz gut, dass Alex Meyer nicht, ich bin ja ein Fan von Alex Meyer, Fußballgott, aber dass nicht alles auf seinen Schultern lastet und nicht immer nur, auch wenn er, dass nur er Tore machen kann, auch dass Seferovic, der jetzt vielleicht auch mal wieder trifft oder Gotta, dass es auch nochmal Ersatz gibt und von hinten auch ein bisschen mehr nachkommt, gerade von Fabian. Es ist natürlich schwierig, wenn du einen so einen Spieler hast, der dafür bekannt ist, dass der echt, dass der trifft, wenn er den Ball mal am Kopf oder am Fuß hat. Und so wird das Spiel vielleicht auch ein bisschen entlastet und auch auf andere Schultern verteilt. Und das tut auch, glaube ich, Alex Meyer ganz gut. Kommen wir mal zur Situation in Wolfsburg momentan. Da ist ja nach der Entlassung von Klaus Allofs sozusagen ja ein Totalschaden entstanden insgesamt. Wie beurteilst du die Lage aus dem fernen Frankfurt, was sich da in Wolfsburg abspielt momentan? Ja, ich hab ja gedacht, der HSV löst sich auf, aber ich glaube, der VfL Wolfsburg löst sich auch so langsam auf. Ich bin echt gespannt. Ein Trauerspiel hier mit Herrn Draxler und weiß der Geier. Also ihr seid in keiner guten Verfassung meines Erachtens. Und jetzt auch noch Alofs weg nach 4 Jahren, der auch sehr traurig ist. Ich bin mal gespannt, wer danach kommt. Ich würde euch ja wirklich feiern, aber ich glaube, das ist sehr unrealistisch, dass in anderen Namen momentan eher am Start, wenn Herr Sammer nach Wolfsburg kommen würde. Aber ich glaube, das ist eher unrealistisch. Ich glaube, ihr müsst mit Herrn Todt oder so leben. Herr Todt hat ja schon gesagt, es gab keinen Kontakt bislang, also wird das wahrscheinlich auch nichts werden. Aber du hast Julian Draxler gerade angesprochen. Und den wollen wir nicht, brauchst du gar nicht fragen. Ja, den wollte ich dir auch gar nicht andienen. Aber die Frage geht so ein bisschen in die Richtung, wäre ein Fall Draxler bei einem Traditionsverein wie Eintracht Frankfurt, sagen wir mal, möglich oder denkbar? Oder würden da die Fans vielleicht noch etwas anders reagieren, als es bislang in Wolfsburg der Fall war? Ich glaube, die Frankfurt-Fans würden noch eine Spur härter reagieren, wie es vielleicht noch in Wolfsburg ist. Also das so eine Nummer, es ist schwierig zu sagen, weil natürlich auch gerade Julian Draxler ein Riesenpotenzial hat, ein Riesentalent ist und natürlich auch mit unglücklichen Aussagen, die sich da mega unbeliebt gemacht hat. Also ich glaube, der Gegenwind in Frankfurt wäre so groß, der hätte gar keinen Bock mehr zu spielen, der würde freiwillig weggehen, der würde ausziehen, weg auf seiner Wohnung, der würde aus Frankfurt weggehen, keine Ahnung. Also das ist schwer denkbar, dass sowas in Frankfurt möglich ist. Ich würde es nicht so unmöglich halten, aber momentan wirklich, nee. So ein Fall kann ich mir kaum vorstellen. Was wird denn das dann für ein Spiel am Samstag? So ein ähnliches Gehacke von euch wie gegen Hoffenheim? Ja gut, also wir haben jetzt eine Serie. Man muss auch mal, klar, das war kein schönes Spiel. Das war ein richtig hartes Spiel und natürlich, wenn wir so einen Schiri bekommen, wie in der letzten Woche, dann kann es sein, dass es wieder so ein Spiel wird, weil bei euch ist ja auch ein bisschen Druck drauf, da müssen auch jetzt nochmal vor der Winterpause Ergebnisse her. Wir sagen, die Serie soll nicht abreißen, wir sind seit 8 Spielen ungeschlagen. Also, das wäre natürlich geil, wenn wir das bis zur Winterpause weiter noch Punkte sammeln können. Ich erwarte jetzt kein Torfeuerwerk. Ich glaube, dass das ein hartes Ding wird. Also, und es kann, ich hoffe jetzt nicht ähnlich wie die vergangene Woche so ein hartes Ding, aber es wird jetzt, glaube ich, nicht das schönste Spiel. Wie geht's denn aus? Was ist das für eine Frage? Also ich würde sagen, wir gewinnen natürlich ein schönes 2-1 aus unserer Sicht und alles ist gut. Ja, mir hat man gesagt, ich soll nicht so oft sagen, oh, dann brennt ja der Baum, und um dann doch zu verlieren. Ich denke ja, es gibt keinen besseren Zeitpunkt für den ersten Heimsieg als das letzte Heimspiel 2016. Und ja, so wird es dann auch gefälligst kommen. Das war Daniel Feller, TV-Journalist bei RTL in Hessen und ja, Experte für die Eintracht aus Frankfurt. Vielen Dank. Ja, bitte, nichts zu danken. Hashtag 20. Und da gibt es wieder so ein paar Neuigkeiten über die VfL Wolfsburg Fan-Doku, die ja gerade gedreht wird. Das Ganze hat jetzt auch überregional durchaus Eindruck gemacht offensichtlich, denn Sport1 hat angefragt, ob sie das Filmteam mal begleiten könnte. Man würde sehr gerne mal über Hashtag 20 berichten. Das finden wir natürlich toll und sagen auch nicht nein. Und es bietet sich auch an, denn rund um das Spiel Eintracht Frankfurt, da sind wir wieder unterwegs, auch mit der Kamera. Und es wird einiges wieder zu sehen geben auf der Leinwand. Kleine Clips, die auch auf das Crowdfunding nochmal hinweisen werden. Vor dem Spiel gibt es so kleine Clips während der Halbzeit. Und natürlich sind wir auch im Stadion unterwegs und versuchen noch ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Haben da ganz viel Unterstützung auch von Seiten der Fans. Und das finden wir super. Und da ist einiges gebacken, sodass wir unserem großen Ziel immer näher kommen, Schritt für Schritt. Und den Film auch so umsetzen können, wie wir uns das alle vorstellen. Und wie es auch die VfL-Fans verdient haben. Denn das wird eine ganz tolle Sache, davon bin ich überzeugt. Also wer sich noch nicht umgeschaut hat, 99funken.de/20, da gibt es entsprechende Informationen und schaut euch die Clips an im Stadion und wenn ihr die Stimme erkennt, die da spricht während dieser Clips, dann dürft ihr auch das nächste Mal das Wölferadio wieder einschalten. Ein besonderer Dank geht diese Woche an Christian Tresch. Er hat sich eingereiht in die Unterstützer, hat auf Facebook auch nochmal beworben fürs Crowdfunding, für den Film Hashtag 20 und da sage ich natürlich vielen Dank Treschi. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan sagt zu seiner Frau: Wetten, du schaffst es nicht, mir einen Satz zu sagen, der mich gleichzeitig glücklich und traurig werden lässt. Sagt sie ganz trocken: Schatz, du hast den größten in der ganzen Nachbarschaft. Jo, zum Schluss nochmal hingewiesen auf zwei Veranstaltungen, hatte ich auch schon mal erwähnt. Heute Abend, 18 Uhr, ist der Frauen-Fan-Talk im Fansaal, logisch, des Fanhauses. Und 90 Minuten haben dann die Fans Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Ab 17.30 Uhr werden da die Tore geöffnet, 18 Uhr geht's los. Freitag dann die Weihnachtsfeier der Supporters und am 28. Dezember das Tonnenfeuer. Kennt man, glaube ich, schon, habe ich auch schon mal erwähnt. Und jetzt schon der Hinweis, ja, man muss ja auch mal ans nächste Jahr schon denken. Auswärts Köln werden wieder Fanfahrten angeboten. Unter anderem ja Fanfahrten Wolfsburg, soweit ja bekannt. 1. FC Köln, das Spiel ist am 4. Februar. Aber auch Fanclub Casablanca, die fahren in Mörsel los. Da kann man sich auch entsprechend anmelden. Die genauen Infos gibt es auch beim VfL Wolfsburg auf den Seiten der Fanbeauftragten. Und jeder, der nach Köln mitfährt, da sehen wir uns bestimmt, der darf mir auch dann einen Kölsch ausgeben, wenn es nicht zu kalt ist. Ansonsten ist jetzt aber erstmal Frankfurt angesagt. Leute, ihr wisst, wie wichtig es ist. Im letzten Heimspiel, da müssen wir nochmal alles raushauen. Es muss klappen mit dem ersten Heimsieg. Und ja, ich bin schon mal gespannt, mit welchem Transparent die Mannschaft nach dem Schluss, wir sind ja mal so ein bisschen Usus, dann sich dann verabschieden in den Weihnachtsurlaub mit so einem Transparent und einmal durch die Arena zu gehen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das ausfallen wird und was da draufstehen wird. Aber vorher sind wir alle gefordert, nochmal richtig reinzuhauen. Die Fangruppen haben sich letzte Woche, hatte ich auch zitiert, entsprechend positioniert, dass man vollen Support bieten wird. Ich hoffe auch, die Butze wird voll. 18:30 Flutlichtspiel, Topspiel bei Sky. Kommt alle trotzdem in die Arena. Lasst uns voll machen, das Ding, dass wir hinterher nochmal sagen können, wir haben alles versucht und reingeschmissen. Und dann feiern wir in Gladbach auch nochmal hoffentlich nochmal einen Punktgewinn. Und dann starten wir mit frischen Kräften im neuen Jahr durch. Das war das Wölferadio für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und ja, wisst ja, was ich sage, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Für Wolfsburg mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall. Nur der VfL. Nur der VfL.